Kundgabe 1099. Empfangen durch Bertha Dudde am 20.09.1939. Bildung der Volksseele durch jenseitige Wesen. Es fördert die Seelengemeinschaft derer im Jenseits, denen die Betreuung der Erdenwesen obliegt, ungemein wertvolle Ergebnisse zutage, und zwar in der Bildung der Volksseele, die noch am ehesten das Schwerwiegende eines falschen Handelns und Denkens erkennt. Je geradliniger und unverbildeter der Charakter eines Volkes ist, desto leichter erkennt es den Unwert des Vergänglichen und bemüht sich desto eher, sich Werte zu schaffen für die Ewigkeit. Sobald jedoch irdische Werte sich aufzuhäufen beginnen, sobald ein gewisses Wohlleben auch zu diesen Volksschichten gedrungen ist, beginnt das Denken zu verflachen und in verderblicher Weise seinen Fortgang zu nehmen. Und nichts ist gefährlicher für ein Volk, als diesen Weg betreten zu haben. Wie kindlich demütig und bittend schlägt ein Herz dem Vater im Himmel entgegen, solange es noch nicht mit der Sorge um irdische Güter belastet ist, deren Vermehrungssucht die Seele des Menschen trennt von der ewigen Gottheit. Und ein Volk, das stets und ständig nur das eine Ziel hat, groß, stark und mächtig zu werden, ist andererseits in großer Gefahr, geistig schwach, klein und tief stehen zu werden. Und dies ist verständlich, denn es höret nicht mehr auf die Stimme im Inneren. Es verschließt sich den Einflüssen der jenseitigen Welt. Es haftet zu sehr am Irdischen, als dass es noch Fühlung nehmen könnte mit jenseitiger Kraft. Wer irdisch klein ist und sich nicht mit Gedanken beschwert, die der Vergrößerung des irdischen Besitzes gelten, bereichert sich dennoch, und zwar in solcher Art, dass sein Besitz alle Zeiten überdauert. Und also ist die Volksseele noch am ehesten Träger geistiger Kraft. Sie findet noch am ehesten den Weg zu Gott, zum Vater, und kann noch am ehesten in Verbindung treten mit aller geistigen Kraft. Wenn jedoch auch dort die Grundfesten erschüttert werden, wenn auch im Volk der Glaube derart erschüttert ist, dass es in Zeiten der Not nicht mehr den Weg zum Vater findet, weil es diesen in seiner geistigen Blindheit nicht mehr sieht, dann ist alles Wirken der geistigen Kräfte vergeblich. Und je größer der Liebewille dieser Wesen ist zu helfen, desto größerer Widerstand setzt sich ihm entgegen. Und ist also das Volk in einem solchen Geisteszustand, dann ist wahrhafte Not auf Erden. Dann ist auch der Zeitpunkt gekommen, dass die Vergänglichkeit irdischer Güter ihm vor Augen geführt werden muss. Denn erst die große irdische Not zeitigt wieder den Glauben an ein höheres Wesen. Und dann erst wird das Bemühen der jenseitigen Wesen wieder von Erfolg gekrönt sein. Und darum muss gerade das Volk außergewöhnlich betroffen werden und leiden, und also wird große Not dort sein, wo die Volksseele in Gefahr ist, völlig beherrscht zu werden von der Materie. Und es muss dort eine Reinigung vollzogen werden, die wiederum nicht anders möglich ist, als sie sich jetzt aller Orten äußert, durch Not und Sorge in jeder Weise. Amen.